Lektion 5. Fünfte Lektion. Ist ein Bubje ein Mensch? Oh jo, ein Mensch kann ein Mann, ein Frau, ein Bub, ein Meere, ein Bubje, ein Mädchen oder ein Nenne sein. Ich verstehe das Wort Nenne nicht. Hier ist ein Nenne. Das Bubje ist ein Kind und das Mädchen ist ein Kind. Aber das Nenne ist ein Kleinkind. Das Nenne ist ordentlich jung und ordentlich klein. Es kann noch nicht sprechen, es ist zu jung. Hat das Nenne einen Namen? Jo, sein Name ist Jakob. Alle Leute haben Namen. Hat ein Katz nicht auch einen Namen? Doch, ich nenne mein Katz Mies. Aber die Katz ist kein Mensch. Oh nee, die Katz ist ein Tier, ein Haustier. Das Haustier hat auch einen Namen. Wie nennt der Gustav seinen Hund? Er nennt seinen Hund Bello. Wie heißt er, mein Herr? Ich heiße Willem Miller. Wie heißt dem Fischer sein Nenne? Es heißt Clara. Ist das Nenne nicht ein Bubje? Oh nee, dem Fischer sein Nenne ist ein Mädchen. Wie heißt dem Alfred sein Hund? Er heißt Sultan. Ist dem Alfred sein Hund groß? Jo, er ist größer wie dein Hund. Was? Dem Alfred sein Hund ist größer wie mein Hund? Jo, er ist größer wie dein Hund. Aber er ist nicht so groß wie dem Willem sein Hund. Hat der Willem auch einen Hund? Jo, er hat auch einen Hund. Und er ist der Größte. Johann, wer ist größer, du oder der Willem? Der Willem ist größer wie ich, aber er ist nicht so alt wie ich. Er ist jünger. Kennt das Sinn? Sind ich kleiner oder größer wie du, das Bubje? Du bist größer, aber auch älter wie er. Was ist du das? Das ist ein Boot. Wo ist das Boot? Das Boot ist im Wasser. Sind Fischer im Boot? Jo, drei Fischer sind im Boot. Hat das Boot ein Segel? Jo, das Boot hat ein Segel. Hat es nur ein Segel? Nee, es hat drei Segel. Sind all die drei Segel gleich groß? Nee, sie sind nicht gleich groß. Ein Segel ist groß und zwei Segel sind klein. Sind die Segel im Wasser? Nee, das Boot und das Netz sind im Wasser. Aber nicht die Segel. Hat der Fischer ein Boot? Jo, der Fischer hat ein Boot. Es ist ein Segelboot. Hat dem Fischer seine Frau auch ein Segelboot? Jo, seine Frau ist eine Fischerin und hat auch ein Boot. Das ist ihr Segelboot. Aber das Nenne hat kein Boot. Das ist zu jung. Haben die Fischer ein Netz im Wasser? Jo, das ist deine Fischer ihr Netz. Was wollen die Fischer mit dem Netz im Wasser? Sie wollen Fisch fangen. Was bedeutet das Wort fangen? Wir tun sehen, was es bedeutet. Was ist da das? Das ist ein Rad. So, kannst du die Katz springen sehen? Oh ja, ich sehe sie springen. Sie will ein Rad oder ein Maus fangen. Sind da Ratten in totem Haus? Oh nee, wir haben eine Katz und sie fangt all die Ratten. Jetzt verstehe ich das Wort fangen.